Scotland Yard? Hanworth, mein Name. Ich würde gerne mit Mr. Sinclair sprechen. Oh, das tut mir leid. Mr. Sinclair ist gerade in einer Besprechung. Um was geht es denn? Es ist wichtig. Sagen Sie ihm meinen Namen. Er kennt mich. Einen Moment, bitte. Father Hanworth? Entschuldigen Sie die Störung, Mr. Sinclair. Aber nicht doch. Wo brennt's denn? Können Sie nach Upfield kommen? Wann? Jetzt? Ja. Was ist passiert? Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass ich hier auf einige Vorzeichen aus der Offenbarung des Johannes gestoßen bin. Sie meinen die Apokalypse? Ja. Die klassische Apokalypse, so wie sie in der Bibel beschrieben wird. Ich bin in 2 Stunden bei. Dienstag, 21.13 Uhr, Upfield. Mr. Sinclair, endlich. Es ging leider nicht schneller. Bitte, kommen Sie herein. Danke. Bitte setzen Sie sich. Ja, danke. Möchten Sie etwas trinken? Nein, ich... Was war das? Am besten erzähle ich Ihnen alles von Anfang an. Natürlich. Legen Sie los. Es geht um einen alten Freund, den ich seit meiner Zeit als Student in Bellevue kenne. Pater Emilio Zagallo. Wir schrieben uns regelmäßig, telefonierten sogar von Zeit zu Zeit miteinander. Vor einigen Jahren war Emilio dann dem Ruf eines spanischen Klosters gefolgt, das weit oben in den Pyrenäen liegt. Zunächst blieb alles beim Alten. Er erzählte in seinen Briefen, dass ihm die Arbeit dort oben gut gefiel. Doch dann, vor etwa einem halben Jahr, berichtete er, dass sich die Mönche der Abtei auf eine merkwürdige Art und Weise verändert hätten. Verändert? Ja, er schrieb, das ganze Kloster wäre zu einem Hort des Schweigens geworden und dass sich ein Schatten über die Seelen seiner Brüder gelegt hätte. Was genau meinte er damit? Ich weiß es nicht und anfangs maß ich seinen Worten keine allzu große Bedeutung bei. Doch dann brach der Briefkontakt zu ihm plötzlich ab. Ich erkundigte mich beim Abt, ob Emilio vielleicht krank geworden wäre, doch man sagte mir nur, dass er an einem wichtigen Projekt arbeitete, das ihm zum Schreiben keine Zeit mehr ließe. Das muss ja ein tolles Projekt sein. Auch ich hatte meine Zweifel, unternahm aber nichts weiter. Wissen Sie, das Leben auf so einem Kloster ist manchmal etwas eigentümlich. Die Männer leben dort in völliger Abgeschiedenheit. Ich hoffte einfach, dass Emilio sich eines Tages wieder bei mir melden würde. Und tat er das? Ja und nein. Er wurde heute hierher gebracht. Er ist hier? Ja. Aber ich hätte ihn beinahe nicht wiedererkannt. Er ist... Was ist mit ihm? Sagen Sie es. Die rechte Hälfte seines Körpers ist völlig verkrüppelt. Dann hat er vorhin so seltsam gestöhnt? Ja, das war er. Hatte er vielleicht einen Schlaganfall? Das glaube ich nicht. Ich schlage vor, Sie sehen ihn sich selbst an. In Ordnung. Wo ist er? Hier, direkt nebenan. Aber bitte erschrecken Sie nicht. Sein Anblick ist ziemlich furchteinflößend. Keine Sorge, ich bin einiges gewohnt. Allmächtiger. Pfarrer Hanworth hatte recht. Der Mann sah schrecklich aus. Die rechte Hälfte seines Gesichts bestand aus einer zusammengedrückten, verschrumpelten Masse. Das Auge hing lose wie eine gläserne Murmel in der verformten Höhle. Und dort, wo bei einem normalen Menschen die Lippen waren, klaffte ein Loch, aus dem ein dünner Speichelfaden rann. Im krassen Gegensatz zu diesen Missbildungen sah seine linke Gesichtshälfte normal aus. Doch sein gesundes Auge blickte gequält ins Leere. Der Mann musste unter furchtbaren Schmerzen leiden. Betroffen blickte ich zu Pfarrer Hanworth. Was um alles in der Welt ist mit ihm geschehen? Ich weiß es nicht. Der Mann, der ihn herbrachte, hatte es sehr eilig. Er sagte mir nur, dass Emilio vom Kloster geflohen sei. Hatte dieser Mann einen Namen? Ja, Moment. Es war ein spanischer Name. Juan. Juan Ortega. Und hat dieser Juan erzählt, wie Pater Emilio mit solchen Entstellungen aus dem Kloster fliehen konnte? Nein, er hatte... Haben Sie das gehört? Ja, Emilio stammelt dieses Wort schon den ganzen Tag. Ist er ansprechbar? Manchmal. Versuchen Sie es. Hallo? Pater Emilio? Können Sie mich hören? Sie kommen. Pater Emilio? Ja. Was ist im Kloster geschehen, Pater? Das Kloster vom Bösen besessen. Das Tor ist offen. Das Böse kommt. Emma! Emma! Wissen Sie, wovon er redet? Nein. Pater Emilio, was heißt Eba? Die Apokalypse. Dein Ende, Sohn des Lichts. Es steht im Buch. Was für ein Buch? Der schwarze Tod hat es. Eva. Was denken Sie, Mr. Sinclair? Fantasiert er? Ich fürchte, nein. Er hat einige Dinge erwähnt, die Außenstehende unmöglich wissen können. Dann hat das alles etwas zu bedeuten? Mit Sicherheit. Es war gut, dass Sie mich gerufen haben, Vater. Ich muss auf jeden Fall... Mr. Sinclair, haben Sie sich verletzt? Nein, es geht schon. Wo ist der hin? Nach draußen. Ich glaube, er ist in den Wald gelaufen. Ich muss ihm nach. Aber Mr. Sinclair, das ist doch bestimmt gefährlich. Ich rannte aus dem Haus, direkt in den angrenzenden Forst. Aber der Mond spendete kaum Licht und in der Finsternis konnte ich Pater Emilio nicht sehen. Nach wenigen Sekunden hielt ich inne und blickte angespannt in die Dunkelheit. Pater Emilio, wo sind Sie? Pater Emilio! Etwa 30 Yards vor mir sah ich undeutlich eine Gestalt zwischen den Bäumen umherschleichen. Ich hoffte, dass meine Augen mir keinen Streich spielten und lief vorsichtig auf den Schatten zu. Pater Emilio, sind Sie das? Die Gestalt schlurfte orientierungslos von einem Baum zum nächsten. Ich beschleunigte meinen Schritt, versuchte, den Pater einzuholen, als plötzlich dichter Nebel aus dem Nichts zu kommen schien. Ein unheimliches, rot-gelbes Licht strahlte aus der Wolke, als würde in ihrem Inneren Feuer lodern. Nun konnte ich den Pater ganz deutlich erkennen. Er starrte angsterfüllt auf den Nebel, stolperte rückwärts. In seinem Blick spiegelte sich nackte Todesangst. Und dann ging alles rasend schnell. Eine schreckliche Gestalt tauchte plötzlich aus der Wolke auf. Es war ein Reiter. Ein gigantischer, dunkler Reiter auf einem pechschwarzen Pferd, das auf einem Teppich aus Feuer auf den Pater zujagte. Der Unheimliche zog eine Lanze, zielte auf den fassungslos dastehenden Emilio und warf das Geschoss mit tödlicher Präzision. Blau-rote Flammen schossen in alle Richtungen, hüllten Pater Emilio ein. Gleichzeitig bäumte sich der Reiter vor dem Todgeweihten auf. Er trug eine lederartige schwarze Rüstung und auf seinem Kopf saß eine rote Halbmaske. Der Reiter zog sein Schwert, trat dicht an Pater Emilio heran. Mit einem eiskalten Lächeln hob er die messerscharfe Klinge und ließ sie auf den wehrlosen Mann niederfahren. Die Flammen explodierten. Ich riss die Arme vors Gesicht, um nicht geblendet zu werden. Und dann war alles vorbei. Das Feuer, der Reiter und Pater Emilio waren verschwunden, hatten sich buchstäblich aufgelöst. Für einen Moment stand ich da wie angewurzelt. Was war hier geschehen? Mir fielen die Berichte von Jane und Zuko ein, die noch vor kurzem in Griechenland auf vier höllische Reiter gestoßen waren. War dieser Reiter einer von ihnen gewesen? Beunruhigt ging ich zurück zum Pfarrhaus und berichtete meinem Freund. Als ich geendet hatte, schaute er traurig zu Boden. Sie werden sich vielleicht wundern, Mr. Sinclair, aber ich habe fast damit gerechnet, dass etwas derartiges mit Emilio geschehen würde. Sie haben damit gerechnet? Erinnern Sie sich noch an unseren gemeinsamen Kampf gegen Lionel Hampton? Wie könnte ich das vergessen? Sie haben mir damals auf dem Rummelplatz das Leben gerettet. Das meine ich nicht. Lionel war ein Dämon, ein Teufel. Er hat mir, ohne es zu wollen, etwas sehr Wertvolles bewiesen, nämlich, dass das Gute über das Böse siegen wird. Immer. Seitdem habe ich mich eingehend mit der Dämonologie beschäftigt und verstehe nun mehr von den Gesetzen der Finsternis als viele meiner Kollegen. Als ich Emilio wiedersah, wusste ich sofort, dass er bestraft worden war. Sie meinen seine Verkrüppelung? Ja. Und ich ahnte, dass die Dämonen ihn holen würden. Sie sagten mir am Telefon etwas von der Offenbarung des Johannes. Ja. Emilio hat immer wieder vom Ende der Welt und dem letzten Siegel gesprochen. Dies sind Motive aus der Offenbarung. Und jetzt, da Sie den Reiter gesehen haben, verstärkt sich mein Verdacht noch. Sie sprechen von den Reitern der Apokalypse? Ja, ich denke, dass sich irgendetwas Furchtbares in den Pyrenäen zusammenbraut. Also gut, ich werde der Sache nachgehen. Sie wollen nach Spanien? Ja, und als erstes werde ich diesen Juan Ortega aufsuchen. Ehrlich gesagt bezweifle ich, dass er viel weiß. Ich auch. Aber warum wollen Sie ihn dann sehen? Um sein Leben zu schützen, Pfarrer. Um sein Leben zu schützen. Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte. Und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Mittwoch, 8.10 Uhr, Büro von Oberinspektor John Sinclair. Guten Morgen, Glenda. Ihr Kaffee steht schon auf Ihrem Schreibtisch, John. Ach, Glenda, was würde ich ohne Sie nur machen? Sich von Ihren zahlreichen Verehrerinnen den Kaffee bringen lassen? Aber Glenda, Sie wissen doch, dass es keine andere mit Ihnen aufnehmen kann. Mit mir oder meinem Kaffee? Was wäre Ihnen denn lieber? Hören Sie mit dem Schmus auf, John. Ich bekomme ja Ohrenschmerzen. Ich wusste nicht, dass Sie mithören, Sir James. Ich schon. Kommen Sie rüber, John. Zu Befehl. Nein, was sehen Sie wieder gut aus, Sir James? Oh je, wenn Sie so gut gelaunt hier reinkommen, wird das üblicherweise ziemlich teuer. Teuer? Ich verstehe nicht. Was meinen Sie? Wo soll es diesmal hingehen? Nach Spanien. Ich wusste es. Alleine? Nein, ich nehme Suko mit. Suko? Hat er denn überhaupt noch Zeit? Sie meinen wegen seiner neuen Freundin? Na, das hoffe ich doch. Also dann, erzählen Sie. Mein Chef hörte mir aufmerksam zu. Als ich fertig war, buchte er ohne ein weiteres Wort zu verlieren zwei Plätze in der nächsten Maschine. Mir blieb noch ein wenig Zeit und so ging ich zurück in mein Büro und rief meinen Freund Bill Connolly an. Connolly? Bill, alter Knabe, wie geht's? John, was verschafft mir denn so früh am Morgen die Ehre? Ein neuer Fall. Hast du einen Moment Zeit? Sicher, schieß los. Sagt dir der Name Eber etwas? Ja, klar. 70er Jahre. Eine überaus erfolgreiche Popgruppe aus Schweden, glaube ich. Ach Mensch, doch nicht ABBA. Eber. E-B-A oder A-E-B-A. Nie gehört. Soll ich mal nachforschen? Das wäre prima. In Ordnung. Ich rufe dich an, wenn ich mehr weiß. Danke, Bill. Bis später. Mittwoch, 12.33 Uhr, im Kloster Monte Terrano, Spanien. Ja? Das Essen, Bruder. Hier, bitte. Danke, Bruder. Julio Ortega, der alte Kalfaktor des Klosters, brachte wie jeden Mittag den Mönchen das Essen auf ihre spartanisch eingerichteten fensterlosen Zimmer. Er bereitete die Mahlzeiten selber zu. Heute gab es deftigen Eintopf mit Speckwürfeln, die er eigens für die Suppe aus dem Dorf mitgebracht hatte. Julio gab sich immer viel Mühe mit dem Essen, auch wenn er sich manchmal fragte, wofür. Denn die Mönche nahmen, aßen und schwiegen, egal ob die Mahlzeit schmeckte oder nicht. Nachdem er seine Runde beendet hatte, brachte er den Kessel zurück in die kleine Küche und wusch ihn dort aus. Julio! Julio fuhr zusammen. Er hatte gar nicht bemerkt, dass jemand die Küche betreten hatte. Erschrocken blickte er in das Gesicht von Don Alvarez, dem Abt des Klosters. Das ganz in schwarz gekleidete Oberhaupt des Gemäuers überragte ihn um Haupteslänge, hatte ein hageres Gesicht und große, tiefliegende Augen, die Autorität und Macht ausstrahlten. Der Abt lächelte Julio amüsiert an. Hab ich dich etwa erschreckt? Das kann man wohl sagen, Don Alvarez. Wieso bist du denn so schreckhaft? Plagt dich vielleicht ein schlechtes Gewissen? Ein schlechtes Gewissen? Aber wieso sollte ich ein schlechtes Gewissen haben? Dann ist es ja gut. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Kommst du bitte mit mir? Ja, natürlich. Julio Ortegas Nackenhaare richteten sich auf. Etwas stimmte hier nicht. Alvarez' Verhalten war mehr als sonderbar. Wusste er vielleicht etwas? Hier entlang, Ortega. Aber diese Tür führt doch nach unten, in die Gewölbe. Ja, richtig. Und dort brauche ich deine Hilfe. Aber die Tür ist seit Hunderten von Jahren verschlossen. Der Schlüssel galt seit jeher als verschollen. Niemand darf die Tür öffnen, so steht es schon in den alten Schriften. Mach dir keine Sorgen, Julio. Dort unten ist nichts, was deine Augen nicht sehen sollen. Ich möchte lieber hier bleiben. Du verweigerst deinem Abt eine Bitte? Ich möchte einfach nicht darunter. Wie seltsam. Du bist doch sonst so hilfsbereit. Hilfsbereit? Was meinst du damit? Na, deine tägliche Arbeit hier bei uns. Bisher hast du doch noch keinem deiner Brüder eine Bitte ausgeschlagen, oder? Nein, ich glaube nicht. Selbst dann nicht, wenn diese Bitte gegen die Regeln des Klosters verstießen, nicht wahr? Dann, ich verstehe nicht. Ich meine damit Schnaps, Tabak. Ach so, das. Oder Speckwürfel in der Suppe. Ich verspreche dir, mein Don, dass dies nicht mehr vorkommen wird. Oder Flucht. Flucht? Was dachtest du denn? Dass Pater Emilio einfach so verschwindet, ohne Spuren zu hinterlassen? Bitte, Don Alvarez. Ich... Und jetzt mach, dass du da runterkommst. Oder ich schwöre dir, dass dein Sohn den morgigen Tag nicht überleben wird. Ortega zuckte zusammen. Sein Sohn. Alvarez würde seinem Sohn etwas antun. Einige Sekunden lang konnte sich der alte Mann nicht rühren. Dann ging er wortlos durch die Tür und stieg die Stufen hinab. Don Alvarez folgte ihm. Es wurde wieder still in dem Kloster, doch nicht für lange. Die entsetzlichen Schreie des Kalfaktors drangen aus dem Inneren des Berges und hallten durch die leeren Gänge des Klosters. Doch keiner der Mönche reagierte. Sie alle saßen stumm auf ihren Zimmern und blickten ins Leere. So verklangen die Schreie unerhört, bis sie nach Minuten ganz verstummten. Für immer. Mittwoch, 19.28 Uhr, Los Albas. Hey, qué pasa, hombre? Hola, Manuel. Einen kurzen wie immer? Ja, gerne. Mann, es ist schon wieder richtig kalt geworden. Gleich ist der wärmer, Juan. Hier, zum Wohl. Ja, danke. Ja. Und? Hast du schon was vom Ministerium gehört? Du glaubst wohl an Wunder. Ach, verdammt. Der Architekt wartet nur darauf, die Bodega zu einem richtigen Fresslokal umzubauen. Ja, ich sage dir, aus Los Albas ließe sich eine echte Goldgrube machen. Herrlich gelegen, direkt an der französischen Grenze. Ich sehe schon deutlich vor mir. Lampions schwingen in linder Frühlingsluft. Hübsche Tänzerinnen heizen den Touristen ein. Ihr spinnt ja! Wir wollen keine Touristen hier. Na, was weißt du denn schon? Von mir aus kannst du auf deinem Acker festfrieren. Ich will noch was erreichen in meinem Leben. Ich auch. Nämlich, dass du mein Glas nachfüllst. Hör nicht auf das Gerede, Juan. Die werden sich noch wundern, wenn hier erstmal der Rubel rollt. Na, mein Reden, Manuel. Komm, der hier geht auf Kosten des Hauses. Danke. Prost. Ja. Sag mal, Juan, wie ist es eigentlich mit dem Kloster? Was soll damit sein? Hombre, wollen wir nun Touristen in unser Dorf locken oder nicht? Ich weiß schon, woran du wieder denkst. Natürlich. In Montserrat funktioniert das doch auch. Da fahren ganze Kolonnen von Bussen mit Urlaubern hin. Na, in Montserrat gibt's auch keine echten Mönche mehr. Kann denn dein Vater nicht mal ein bisschen Werbung für uns machen? Er ist doch dauernd da oben. Hast du schon mal einen Klosterbruder kennengelernt? Nein. Deshalb redest du auch so. Danke für den Schnaps. Ich geb's auf. Wir sehen uns später. Bis dann, amigo. Juan Ortega verließ die kleine Bodega, stieg auf sein Fahrrad und machte sich auf den Weg nach Hause. Ein zufriedenes Lächeln huschte über die Lippen des 33-Jährigen, als er an das Gespräch in der Schenke dachte. Er liebte das Dorf und seine Bewohner mit ihren kleinen Eigenheiten. Ursprünglich hatte den promovierten Jurist eine vielversprechende Karriere in einer großen Madrider Kanzlei erwartet. Doch das Leben im Großstadtdschungel war ihm bald zuwider geworden. Und so war er vor einigen Jahren in sein Heimatdorf zurückgekehrt. Er hatte seine Entscheidung keinen Tag bereut. Hier waren seine Wurzeln. Hier lebte seine Familie, sein Freundeskreis und seine Geliebte Carmen. Juan blickte auf seine Armbanduhr. In weniger als einer Stunde würde sie ihn besuchen. Und er war noch nicht einmal geduscht. Er würde sich beeilen müssen. Als er von der Hauptstraße abbog, fiel ihm sofort der schwarze Mercedes auf, der vor seinem Haus parkte. Zwei Männer stiegen aus. Fremde Männer. Sie wollen zu mir, Señores? Wenn Sie Juan Ortega sind? Ja. Sinclair, mein Name. John Sinclair. Ich bin Oberinspektor bei Scotland Yard. Scotland Yard? Und das hier ist mein Partner, Zuko. Guten Abend. Wenn Sie aus London kommen, dann sind Sie wegen Pater Emilio hier. Ja. Wie geht es ihm? Nun, er... Ist er tot? Ja, es tut mir leid. Bitte, kommen Sie rein. Moment, ich mach sofort Licht. Sie haben keinen Strom? Nein, noch nicht. Aber ich habe vor, Los Albas für den Tourismus zu erschließen. In spätestens 5 Jahren haben wir alle Strom. Und vielleicht sogar Fernsehen. Das erinnert mich irgendwie an meine Zeit in Tibet. Bitte, setzen Sie sich. Danke sehr. Was genau ist denn geschehen? Das wissen wir selbst noch nicht. Nach unseren Informationen ist Pater Emilio geflohen. Ja, das war schon eine ganz seltsame Geschichte. Erzählen Sie. Nun, mein Vater ist Calfactor auf einem Kloster, das sich hoch oben im Gebirge befindet. Monte Terrano. Genau. Er erzählte mir vor einigen Monaten, dass der Abt seine Gefolgschaft plötzlich mit ziemlich strenger Hand führen würde. Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht. Doch vor einigen Tagen schien mein Vater sehr besorgt. Er fragte mich, ob ich einem Freund von ihm, Pater Emilio, zur Flucht verhelfen könne. Nannte Ihr Vater einen Grund? Ja. Er sagte, der Pater würde an starken Depressionen oder gar an Verfolgungswahn leiden und bat mich, ihn nach England zu einem Pfarrer zu bringen. Er tat sehr geheim. Und Sie willigten ein? Natürlich. Und als ich den Pater sah, hatte ich keine Zweifel mehr daran, dass sein Geist verwirrt war. Er stammelte fortwährend sinnloses Zeug. Ich fuhr mit ihm schließlich nach Upfield, aber auf der Reise wurde sein Zustand immer schlimmer. Ich beobachtete nicht nur einen psychischen, sondern auch einen physischen Verfall. Die Entstellung auf seiner rechten Körperhälfte. Ja, richtig. Der englische Pfarrer war sehr bestürzt, als er den Pater sah. Leider hatte ich nicht besonders viel Zeit und bin kurz darauf wieder abgefahren. Und das ist alles? Im Prinzip schon. Was heißt im Prinzip? Tja, nun, mein Vater verbrachte seine Nächte in den letzten Wochen immer häufiger im Dorf. Er behauptete, er hätte seltsame Geräusche aus dem Inneren des Berges gehört. Was für Geräusche? Schreie, Beschwörungen, Tiergebrüll, Pferdegewirr. Was hat er noch erzählt? Nicht viel. dass die Mönche ihre Zimmer kaum noch verlassen würden. Naja, Sie können sich bestimmt vorstellen, was für Gerüchte solche Geschichten in unserer kleinen Gemeinde auslösen. Ja, natürlich. Ist Ihr Vater zurzeit im Dorf? Ich glaube nicht. Das ist schlecht. Können wir ihn irgendwie erreichen? Kaum. Warum wollen Sie ihn denn so dringend? Das kam von draußen. Das war Carmen. Carmen! Was ist passiert? Warum hockst du hier auf dem Boden? Ich habe mich versteckt. Aber ich glaube, er hat mich gesehen. Wer hat dich gesehen? Der Reiter. Wir sollten vielleicht besser reingehen. Ja, natürlich. Komm, Carmen. Ich helfe dir. Es war so schrecklich, Juan. Beruhig dich, Schatz. Es ist ja vorbei. Wer ist das? Die beiden Männer sind Polizisten. Sie kommen aus London. Juan, der Reiter. Er hatte... Oh, Juan. Was denn? Nun sag schon. Er flog durch die Luft und er zog eine Wolke aus Feuer hinter sich her. Eine Wolke aus Feuer? Carmen, hast du vielleicht... Nein, bitte. Lassen Sie reden. Es ist wichtig. Er trug eine rote Halbmaske und blickte mich böse an und erhielt deinen Vater, Juan. Deinen Vater. Carmen, was redest du da? Sieh mich nicht an, als hätte ich meinen Verstand verloren. Dieser Reiter war wirklich da. Ich glaube Ihnen, Carmen. Auch ich habe ihn gesehen. Wann? Vorhin? Nein, in England. Deshalb bin ich hier. Moment. Was soll das alles? Ich dachte, Sie wären wegen Pater Emilio gekommen. Der Reiter hat Pater Emilio geholt. Bitte? Beschreiben Sie den Reiter, Carmen. Wie hat er ausgesehen? Ich weiß nicht. Es ging alles so schnell. Er hatte eine schwarze Rüstung an, auf der ein großes A flimmerte. Sein Pferd war ebenfalls schwarz und aus den Nüstern schlug Feuer. Und Sie sind sicher, dass er Sie gesehen hat? Ja. Er blickte auf mich herab und lachte. Und ich konnte ganz deutlich erkennen, dass Juans Vater vor ihm auf dem Rücken des Pferdes lag. Dann müssen wir sofort aufbrechen. Ja, du hast recht. Wie schnell kommen wir von hier aus zum Kloster? Jetzt haltet bitte alle mal die Luft an, ja? Hab ich vielleicht irgendwas verpasst? Hören Sie, ich weiß, dass es für Sie schwer sein muss, das alles zu begreifen, aber Sie haben Pater Emilio zur Flucht verholfen und damit den Zorn mächtiger Wesen beschworen. Was für Wesen? Diesen Reiter? Ja, bitte glauben Sie mir, Sie sind in größter Gefahr und Ihre Freundin ebenfalls. Weil sie ein fliegendes Pferd gesehen hat? Ihr wollt mich wohl alle auf den Arm... Juan, Deckung! Die Kugeln prallten an der Rüstung ab. Wutentbrannt sprengte der Reiter auf mich zu und zog eine Feuerlanze. Blitzschnell kippte ich den Esstisch um und ging in Deckung. Die Lanze explodierte auf dem Holz und keine Sekunde später war der Tisch verschwunden. Nun waren Carmen und ich schutzlos. Der Reiter zog sein Schwert und hob seinen Arm. Vorsicht, John! Zuko schoss auf den Reiter, der taumelte verwirrt zur Seite. Schnell schob ich ein neues Magazin in die Beretta und feuerte ebenfalls. Und dann wehrte sich der Reiter. Er warf seinen Kopf herum und schleuderte uns eine Art magische Druckwelle entgegen. Wir alle wurden zurückgeschleudert. Carmen lag dem Reiter nun am nächsten. Mit einem triumphierenden Gebrüll packte das Ungeheuer die wehrlose Frau und riss sie hoch. Carmen, nicht! Bleiben Sie hier! Doch Juan hörte nicht auf Zuko, sondern rannte auf das Pferd zu, das sich augenblicklich aufbäumte. Der linke Vorderhuf traf den jungen Mann hart im Gesicht. Der Reiter trieb sein Pferd an, wollte mit Carmen davonreiten. Ich sprang auf, hechtete hinter dem Monstrum her und krallte meine Finger in die ledernen Zügel. Ich hatte das Gefühl, als hätte ich ein blankes Starkstromkabel berührt. Meine Hände erstarrten in einem schmerzhaften Krampf und hielten die Riemen fest umklammert. Ich konnte meine Finger nicht mehr lösen. Zuko, hilf mir, ich kann nicht... Der Reiter riss seinen Gaul herum und schleuderte mich mit... Mit einem riesigen Satz gelangte der Reiter ins Freie. Dann plötzlich erhob sich das Pferd in die Luft. Ich verlor den Kontakt zum Boden, versuchte verzweifelt von den Zügeln zu lassen. Vergeblich. Und so begann für mich eine mörderische Reise in die eiskalte Bergluft der Pyrenäen. Juan? Juan! Juan! Oh, mein Kopf. Das wird schon wieder. Sie haben nur eine große Beule. Was ist passiert? Der Reiter war hier. Er hat Carmen und John Sinclair mitgenommen. Der Reiter? Das kann doch nicht sein. Hören Sie, ich verstehe ja, dass Sie jetzt verwirrt sind, aber wir haben leider keine Zeit für Glaubensfragen. Ihre Freundin ist in Gefahr. Meine Freundin? Ja, ich dachte nur... Mann, kommen Sie zu sich! Okay, ich bin wieder klar. Entschuldigen Sie. Wir müssen zu diesem Kloster. Ja, Sie haben recht. Wissen Sie, wie wir am schnellsten hinkommen? Mit dem Wagen kommen wir da nicht hoch. Wir brauchen Esel. Esel? Ach du liebe Zeit. Können Sie welche besorgen? Ja, ich denke schon. Noch was. Wie hoch sind die Mauern des Klosters? Sehr hoch. Wie bei einer Festung. Dann brauchen wir noch Bergsteigerausrüstungen. Ja, das ist machbar. Gut, bitte beeilen Sie sich. Ich bin in 20 Minuten zurück. Immer noch leicht verstört lief Juan Ortega aus dem Haus. Er, der viele Jahre lang analytisches Denken studiert und praktiziert hatte, konnte nicht glauben, was er erlebt hatte. In Gedanken versunken eilte er zur Hauptstraße, als er einige Meter vor sich einen in einen dunklen Umhang gekleideten Mann auf dem Pflaster liegen sah. Juan kannte den Umhang nur zu gut. Als Kind hat er ihn oft seinem Vater gebracht. Vater! Juan drehte den am Boden liegenden um und schaute in die von Entsetzen erstarrten Augen seines Vaters. Er war tot. Vater! Oh, Vater! Ein schrecklicher Schmerz stieg in dem jungen Mann auf. Er presste die Leiche fest an sich. »Ich werde dich rächen«, sprach er in Gedanken, und der Schmerz in seinem Herzen begann einem unbeschreiblichen Verlangen, nach Rache zu weichen. Mein ganzer Körper schmerzte. Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich ohnmächtig gewesen war. Alles, woran ich mich erinnern konnte, war, dass der Reiter mit mir in die Luft gestiegen war. Immer höher, immer schneller, bis mir der eiskalte Wind den Atem und irgendwann auch das Bewusstsein geraubt hatte. Na, wohl ein bisschen durchgefroren, wie? Der Nebel um mich herum begann sich aufzulösen. Ich erkannte Mauern, den Himmel. Schnee rieselte auf mich herab. Offenbar lag ich im Innenhof des Klosters. Mönche mit Fackeln in den Händen standen um mich herum und bildeten einen Halbkreis. Ich versuchte, meine Glieder zu bewegen, doch ich spürte sie nicht einmal. Mein Kreislauf musste sich auf dem Nullpunkt befinden. Nur mit Mühe gelang es mir, den Kopf zu drehen. Ich blickte in ein hageres, böse grinsendes Gesicht. Herzlich willkommen auf Monte Terrano. Don Alvarez ist mein Name. Und Sie sind bestimmt der Sohn des Lichts. Wo ist Carmen? Ich bin hier. Natürlich, der Geisterjäger macht sich Sorgen um das Weibchen. Wie heldenhaft. Ich bemühte mich weiter, konnte Hände und Füße jetzt schon einige Millimeter vor und zurück bewegen. Das Blut begann langsam wieder durch meine Adern zu fließen. Er ist gekommen, um dich zu retten, mein Täubchen. Zu schade, dass er im Moment völlig wehrlos ist. Dann können Sie sich ja jetzt so richtig überlegen fühlen, nicht wahr? Hörst du ihn, Carmen? Er ist wütend. Das wäre ich an seiner Stelle. Der Don sprach wieder mit Carmen. Das war gut, denn so bemerkte er nicht, dass ich mit kleinen Übungen meinen Kreislauf wieder in Schwung brachte. Jetzt zahlte sich das tägliche Training aus. Obwohl meine Finger immer noch taub waren, konnte ich sie schon wieder bewegen. Ganz langsam ließ ich meine Hand unter die Jacke gleiten und umklammerte meine Beretta. Die war zwar leer, aber das wusste Don Alvarez ja nicht. Im Berg werdet ihr in eine andere Dimension geworfen, in eine Dimension des Schreckens. Und Eba wartet dort auf euch. Eba? Was ist das? Eine neue Marke für Babynahrung? Du wirst Eba bald kennenlernen und dann wird dir das Lachen vergehen. Vielleicht, aber dir vergeht es zuerst, wetten? Da bin ich aber gespannt. Hab ich's dir nicht gesagt und jetzt weg von dem Mädchen! Du kommst hier nicht raus. Eva ist zu mächtig. Das bleibt abzuwarten. Weg jetzt! Also gut, Sinclair. Sie gehört dir. Los, Carmen, hierher, zu mir! Ja. Während Carmen auf mich zuschritt, kam ich langsam wieder auf die Beine. Don Alvarez sah, dass mir jede Bewegung Schmerzen bereitete. Sieh dich an. Du kannst ja kaum stehen. Wie willst du es mit uns allen aufnehmen, hm? Das lass mal meine Sorge sein, Alvarez. Und jetzt sag einem deiner Diener, er soll das Tor öffnen. Nein. Bist du scharf auf eine Kugel, Mann? Du würdest nie einen wehrlosen Mann erschießen. Ich warne dich. Ich drück ab. Dann tusch doch. Spätestens jetzt hätte ein Warnschuss meine Argumentation prima untermauern können. Stattdessen blieb mir nur Don Alvarez böse anzugucken. Aber der zeigte sich wenig beeindruckt, wandte sich nach einigen Sekunden um und deutete mit dem Daumen lässig über seine Schulter. Verbrennt sie! Oh Gott, sie kommen näher! Ganz ruhig, nur keine Panik. Warum schießen sie denn nicht? Ich habe keine Kugeln mehr. Was? Sehen Sie die Tür da vorne in der Mauer? Und was ist, wenn die Tür verschlossen ist? Sie ist nicht verschlossen. Woher wollen Sie das? Sie ist nicht verschlossen. Ah ja, verstehe. Also, dann los. Ja. Ich rannte auf den Fackelträger am äußersten Rand des Halbkreises zu. Der kam mir entgegen und schlug ungeschickt mit der Fackel nach mir. Mit dem Ellenbogen fegte ich sie zur Seite, trat zu und traf den Mönch kurz unterhalb der Kordel, die die Kutte zusammenhielt. Der Mönch verdrehte die Augen, ging in die Knie. Ich packte seine Fackel und schlug um mich. Die anderen Fackelträger wichen zurück. John, kommen Sie! Ich blickte zu Carmen. Zum Glück war die Tür wirklich nicht verschlossen. Ich wirbelte mit der Fackel noch zweimal herum, dann warf ich sie meinen Gegnern zu und rannte los. Mir war, als hätte ich Blei in den Beinen. Die Mönche rannten hinter mir her, holten auf. Noch 10 Yards trennten mich von der Tür. Noch 7. Schneller, John, schneller! Ja, ich komme! Ich komme! Mann, das war knapp. Das kann man wohl sagen. Wie geht's Ihren Beinen? Ich bin noch ziemlich wackelig. Kommen Sie, ich helfe Ihnen auf. Carmen, das vorhin war ganz große Klasse. Hören Sie auf. Nein, wirklich. Juan muss ein glücklicher Mann sein. Und jetzt lassen Sie uns einen Weg aus dem Kloster suchen. Es wird Zeit, dass wir von hier verschwinden. Mann, du störrisches Biest! Jetzt beweg dich endlich! Oder ich mach 5 Minuten Steaks aus dir! Sie hatten die Hälfte der Strecke bereits zurückgelegt, als Sukos Esel plötzlich gestoppt hatte und sich seitdem nicht mehr bewegte. Mehrere Minuten stand Suko nun schon an derselben Stelle und ärgerte sich über die Sturheit des Tieres. Juan, der inzwischen einige Meter vorausgeritten war, kehrte um und sah den Chinesen mit einem amüsierten Lächeln an. Na, will er nicht? Nein, verdammt! Blieb plötzlich stehen, der Esel! Sie müssen ihm gut zureden. Ich soll diesem Mistvieh auch noch gut zureden? Oh, Sie würden sich wundern. Also gut, ich versuch's. Würdest du bitte die Güte haben, mich auf deinem Rücken weiter nach oben zu tragen, Esel? Ich glaube, er versteht Sie nicht. Ach ja? War nur ein Scherz. Toller Scherz. Dann steige ich eben ab und... Mensch, der läuft wieder. Na also, hab ich's nicht gesagt? Warum läuft er wieder? Sie ritten weiter. Je höher sie kamen, desto kälter wurde es. Schon bald erreichten sie schneebedecktes Gebiet. Suko blickte immer wieder schräg nach oben, suchte nach den Mauern des Klosters. Und dann, hinter einer Felswand, tauchten sie endlich auf. Gewaltig, bedrohlich. Das Gemäuer glich in der Schneelandschaft einer Festung des Bösen. Juan Ortega winkte Suko zu sich heran. Wir lassen die Esel am besten hier zurück. Wenn wir zu Fuß gehen, können wir die Ostseite des Klosters erreichen, ohne entdeckt zu werden. Gute Idee. Geduckt schlich Juan voran, huschte von einer Felswand zur anderen. Suko folgte ihm und hielt dabei ständig Ausschau nach Wachen. Doch niemand schien sie zu bemerken. Nach circa 10 Minuten erreichten sie die Klostermauer. Beeindruckt schaute Suko nach oben, musterte die Wand, die viele Meter in den Himmel ragte. Der Chinese furchte die Augenbrauen. Das Seil bekomme ich da nie hoch. Sieht mies aus, nicht? Ja. Was ist mit dem Fenster dort links auf halber Höhe? Daran habe ich auch schon gedacht. Es dürfte nur verflucht schwer werden, die Kralle so zu werfen, dass das Glas heil bleibt. Verstehe. Dann müssen wir uns was anderes überlegen. Nein, nein, ich werde es versuchen. Versuchen? Ja. Aber wenn sie versehentlich das Fenster treffen und wir entdeckt werden, sind wir so gut wie tot. Dann muss der erste Wurf eben sitzen. Sollen wir es nicht doch lieber von einer anderen Seite aus versuchen? Nein, ich muss mich nur konzentrieren. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Sukos Augen verengten sich zu Schlitzen. Er fixierte den Mauervorsprung direkt vor der Scheibe und ließ das Seil mit der Kralle mehrmals wirbeln. Dann bog er seinen Oberkörper zurück, beschleunigte und warf. Ich hab doch gesagt, dass es funktionieren wird. Mann, Sie haben Nerven. Also dann, wie wär's mit einer kleinen Klettertour? Mist, da geht's nicht weiter. Doch, sehen Sie, der Mönch schläft nur. Sie wollen an den Posten vorbeischleichen? Durch die ganze Halle? Warum nicht? Und wenn er wach wird? Ich glaube, ich bin wieder fit genug, um zuzuschlagen. Am besten, wir ziehen unsere Schuhe aus. In Ordnung. So, und jetzt leise. Das darf doch nicht. Hey, was? Er ist ohnmächtig. Ja, prima. Und jetzt weiß das ganze Kloster, dass wir hier sind. Ja, verdammt. Oh, störe ich dich? Bill. Soll ich dich später anrufen? Bloß nicht. Wo bist du denn? Naja, ich bin sozusagen auf der Flucht. Hinter mir sind mehr als 2 Dutzend mordlustige Mönche her. Du nimmst mich auf den Arm? Nein, leider nicht. Soll ich Hilfe holen? Ach, bis die da ist, sind wir entweder tot oder weg. Außerdem ist Suko in der Nähe. Was wolltest du denn? Ich weiß jetzt, was Eber heißt. Na, jetzt bin ich aber... John? Moment, Bill. Was ist denn? Drehen Sie sich mal um. Oh, scheiße. Ich hatte sie nicht kommen hören. Wie aus dem Nichts waren hinter uns 4 Reiter erschienen. 4 monströse, pechschwarze Reiter. Unbeweglich standen sie da, blickten uns böse an. Sie sahen alle gleich aus. Bis auf die Buchstaben auf ihren Brustpanzern. Ich las von links nach rechts A-E-B-A. Und dann sprengte der Reiter mit dem E auf der Brust vor. Er zog sein Schwert, zeigte mit der Spitze auf mich. Ich sah noch einen Blitz vor meinen Augen explodieren und dann nichts mehr. John? John, bist du noch da? John! Zuko! Ich kann nicht mehr weiter. Meine Schuhe. Ich rutsche dauernd ab. Warten Sie, ich komme zu Ihnen runter. Nein, nein, nein. Der Aufstieg ist für Sie alleine schwer genug. Ich halte Sie nur auf. In Ordnung. Seilen Sie sich wieder ab. Ich finde Ihre Freundin. Es tut mir leid, Zuko. Machen Sie sich keine Gedanken. Warten Sie bei den Eseln auf mich. Ich werde da sein. Suko war beinahe erleichtert, dass Juan nicht mitkam. Der sympathische Spanier wäre im Kampf wahrscheinlich keine große Hilfe gewesen, eher das Gegenteil. So erreichte der Chinese allein das Fenster. Er zog sein Taschenmesser, öffnete geschickt die Verriegelung und glitt lautlos wie eine Katze in das Innere des Klosters. Er stand nun in einem kleinen Raum, der zu einer größeren Halle führte. Ein Mönch hielt dort Wache. Doch er hatte offensichtlich Probleme mit seiner Nase, die bedrohlich angeschwollen und blutunterlaufen war. Der Mönch tupfte sie ständig mit einem Taschentuch ab und bemerkte nicht, wie Suko sich seitlich an ihn heranschlich. Verzeihung, Bruder. Was? Aua, meine Nase! Bevor der Klosterbruder reagieren konnte, hatte Suko die lädierte Nase zwischen seinen Zeige- und Mittelfinger geklemmt und drehte sie nun gegen den Uhrzeigersinn. Überleg dir deine nächsten Worte genau, Freundchen. Es könnten deine letzten sein. Was wollen Sie? Wo ist John Sinclair? Wer? Ich hab noch nicht einmal angefangen. Also gut, also gut. Der Kerl hat mir die Nase gebrochen, als Als ich wieder zu mir kam, sah ich nur, wie die Reiter mit ihm und der Frau verschwanden. Mehr weiß ich nicht. Wohin sind sie verschwunden? Keine Ahnung. Ah! In die Gewölbe! In die Gewölbe! Na also, es geht doch. Und jetzt unterhalten wir uns mal darüber, wo diese Gewölbe sind, ja? Zuerst nahm ich an, in einer anderen Dimension gefangen zu sein. Nebel umwaberte mich. Er kroch über den Boden, hüllte mich ein. Zu meiner Überraschung war mir nicht übel. Ich spürte nur, dass ich auf hartem Boden lag, Arme und Beine ausgestreckt wie auf einer Streckbank. Ich sah zu meinem Handgelenk. Es gab keine Fesseln, jedenfalls keine sichtbaren. Und dann erblickte ich die Reiter. Sie standen um mich herum, bildeten ein Viereck. Eine schreckliche Ahnung stieg in mir auf. Da liegt er also, der große Geisterjäger. Ich schaute nach links. Don Alvarez trat aus dem Nebel und Carmen war bei ihm. Er schob das Mädchen im Würgegriff vor sich her und hielt ihr dabei ein Messer an die Kehle. Carmen! John! Nein, wie herzzerreißend. Also gut, Alvarez, Sie haben gewonnen. Erzählen Sie mir, was das alles hier soll. Das wissen Sie doch selbst. Ihre Hände und Füße sind mit magischen Strecken gefesselt. Auf mein Kommando werden sich die Reiter in Bewegung setzen und Sie werden gevierteilt. Nein! Sie sind krank, Alvarez. Krank? Jedenfalls werde ich noch leben, wenn die Apokalypse über die Menschheit kommen wird. Und wann soll das sein? Bald, Sinclair, bald. Wissen Sie denn immer noch nicht, was Eber bedeutet? Es sind die Anfangsbuchstaben der Namen der großen Urdämonen. Astaroth, Orinome, Baal und Amduzias. Und die Reiter waren einst ihre Leibwächter. Meine Gedanken überschlugen sich. Die Leibwächter der Urdämonen. Sie waren das Gegenstück zu den 7 Erzengeln, von denen 4 mein Kreuz geweiht hatten. Michael, Gabriel, Raphael und Uriel. Ihre Initialen waren in die Enden des Kreuzes graviert. Und wenn ich sie im Kampf anrief, wurden die Mächte des Lichts freigesetzt. Bisher war dies selten nötig gewesen. Das Kreuz allein war fast immer stark genug. Aber nun hatte ich es mit den Wächtern ihrer direkten Pendants aus dem Reich der Finsternis zu tun. Was ist, Sinclair? Sie sind ja so ruhig. Ich frage mich gerade, ob meine Freunde den 4 Reitern schon begegnet sind. Oh, Sie meinen Griechenland, ja. Damals waren die Reiter skelettiert. Ich weiß. Aber inzwischen haben sie ihre volle Kraft zurückerlangt. Jetzt endlich erscheinen sie wieder in alter Pracht und Schönheit. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Nun, da sie ihre alte Macht zurückerlangt haben, werden sie mit einer ganzen Armee von Dämonen die Erde unterjochen. Gleich eine ganze Armee? Und wo soll die herkommen? Direkt aus der Hölle! Don Alvarez schritt zur Seite und hinter ihm erschienen 2 grüne Lichtfinger, die 3 Yards in die Höhe schossen und dort einen Torbogen beschrieben. Das Innere der Pforte erstrahlte in einem tiefen Rot. Entsetzliche Geräusche drangen daraus hervor. Hörst du sie? Von diesem Kloster aus wird die Revolution starten. Das Tor ist offen. Und die Armee des Todes wird gleich über deinen zerfetzten Körper hinwegtrampeln und das Chaos in die Welt tragen. Don Alvarez, bitte, denken Sie nach. Sie beschwören hier das Ende der Welt herauf. Ja, das Ende der Welt und das Ende des Lichts. Los, die apokalyptischen Reiter! Reißt ihn in Stücke! John! Wartet! Bitte! Nur eine Sekunde! Ah! Stopp! Was willst du noch, Sohn des Lichts? Ich möchte mich von Carmen verabschieden. Ah, diese Sentimentalitäten. Was hast du denn zu verlieren, Don Alvarez? Es ist meine letzte Bitte. Also los, mein Täubchen. Sag deinem Retter Lebewohl. John, ich... Reißen Sie mein Hemd auf, Carmen. Ich soll was? Reißen Sie mein Hemd auf. Na los, das ist unsere letzte Chance. Das reicht jetzt. Reitet weiter. Carmen, jetzt. Michael, Gabriel, Raphael, Uriel. Es war, als wäre die Hölle explodiert. Gleißendes Licht schoss aus meinem Kreuz, hüllte die Horrorreiter ein. Don Alvarez taumelte zurück, wurde von den Lichtblitzen immer weiter in Richtung Dimensionstor getrieben. Behaarte Arme streckten sich dem Abt entgegen und packten ihn. Er schrie, wehrte sich verzweifelt, doch er wurde von den Dienern der Hölle unbarmherzig mitgerissen. Nein! Nicht! Nein! Auch die Reiter Reiter wehrten sich verzweifelt gegen das Licht, das ihre Haut in Brand zu setzen schien. Und dann begann sich das Tor zu schließen. Die Reiter wirbelten herum, sprengten auf die Höllenpforte zu und mit einem gewaltigen Knall verschwand Eber in der Schreckensdimension. Carmen? Carmen! Ich bin hier, John. Geht es Ihnen gut? Ja, ich bin okay. Was ist mit Ihnen? Die Fesseln sind weg, der Bann ist gebrochen. Was war das vorhin? Die Blitze? Ja. Das waren, sagen wir, zwei Mächte, die aufeinander geprallt sind. Sie meinen das Gute und das Böse? Ja, das Gute gegen das... Zuko! Wo sind Sie? Perfektes Timing, Zuko. Es ist alles vorbei. Was? Echt? Echt. Du hast alle besiegt? Ohne mich? Kaum zu glauben, was? Wir verließen das Gewölbe und traten auf den Innenhof des Klosters. Verständnislos starrten uns die Mönche an. Sie begriffen nichts. Und als ich versuchte, ihnen zu erklären, dass sie alle unter einem Bann gestanden hatten, sprachen sie aufgeregt durcheinander. Immerhin gaben sie uns zwei Esel mit, auf denen wir das Kloster verließen. Juan wartete immer noch vor dem Gemäuer und war sichtlich durchgefroren. Doch als er Carmen sah, schrie er vor Freude auf. Ich war froh, dass der Fall zu einem guten Ende gekommen war, dass wir eine Schlacht gewonnen hatten. Aber mir war klar, dass der Kampf damit noch lange nicht vorbei war. So cozy in hell, wondering about the things she tells. It's so cozy in hell, wondering about the things she tells. On a scale, remove me like a headless frog. Deceived, but no one wailed. I collapse into addiction. Impressions don't exist. You're talking about a compromise. Erase me from your list. It's so cozy in hell, wondering about the things she tells. It's so cozy in hell, wondering about the things she tells. It's so cozy.